Weltirrsinn. Wer kann den Glauben heute noch bezahlen? Leise Idee liegt auf der Bank versiegelt. Der Leichenträger hat sein Haus verriegelt. Gezähmter Ansturm hinter Milchglasschalen. Da ist ein Auto aufgetaucht aus allen. Und einer stellt sich vor als Würdenträger. Auf einem Dach bückt sich ein Schornsteinfeger. Von einem Baum ist Rinde abgefallen. Der zugeschweißten Türen runde Welle, der Wahnsinn liegt bereit wie weiche Huren. Die blaue Suppe schwankt in langen Booten. Am Fenstergitter hängen kalte Zoten. Die Pflegekinder treten auf der Stelle. Sie haben konserviert für schlechte Tage. Der Irrenarzt hat sein Gesicht gebügelt. Der Koch hat den gesunden Hund verprügelt. Im letzten Bett liegt stumm gemachte Frage. Sie grüßen mich mit amputierten Haaren und an den Füßen eine Streichholzschachtel. Die in der Ecke sammeln alte Kreise. Der Tote unterm Tuch verschluckt sich leise. Und keiner kann die Jahreszahl erfahren. Da blättern sich der Wände flache Hüften. Bemühter Kitzel will das Ende schreiben. Ich schlage hohes Licht in euer Leiden. Und wie ich mich an Blumen rausgewunden, so habe ich einen neuen Tod gefunden.